Er liebte diese Kirche und die alten Heiligenbilder, die meist ohne Einfassung waren, und den alten Priester mit dem zitternden Kopf. Neben dem Grabhügel der Großmutter, den eine Steinplatte deckte, lag auch das kleine Grab seines jüngeren Bruders, der mit 6 Monaten gestorben war und an dessen Dasein er sich nicht erinnern konnte. Man hatte ihm aber erzählt, dass er einen kleinen Bruder gehabt habe, und jedes Mal, wenn er den Friedhof besuchte, bekreuzigte er sich voll Andacht an dem kleinen Grabhügel, verneigte sich und küsste die Erde. Und nun träumte ihm, er gehe mit dem Vater zum Friedhof und sie kommen an der Schenke vorbei. Er hält die Hand des Vaters und blickt ängstlich zur Schenke hin. Ein besonderer Umstand fesselt seine Aufmerksamkeit. Diesmal scheint hier ein Volksfest zu sein, eine Gruppe geputzter Kleinbürgersfrauen, Weiber, Männer und allerhand Gesindel steht da herum. Alle sind betrunken, alle singen und vor der Treppe der Schenke hält ein Wagen, aber ein seltsamer Wagen. Es ist ein großer Wagen, vor den sonst große Lastpferde gespannt werden und auf dem man Waren und Weinfässer befördert. Er liebt es, diesen ungeschlachten Gäulen mit den langen Mähnen und den dicken Beinen zuzusehen, wie sie langsam in gleichmäßigem Schritt daherkommen, einen ganzen Berg ohne die geringste Anstrengung hinter sich herziehen, als wäre es ihnen leichter mit dem Wagen als ohne ihn zu gehen. Jetzt aber war seltsamerweise vor solch einen großen Wagen ein kleines, mageres, braunes Bauernpferdchen gespannt, eines von jenen, die sich, wie er es oft gesehen hatte, mit hochbeladenem Wagen voll Holz oder Heu abquälen mussten, zumal wenn der Wagen im Schmutz oder in alten Wagenspuren stecken blieb. Dann hauten die Bauern drauf los, peitschten sie schmerzhaft, oft auf das Maul und über die Augen. Das tat ihm so weh anzusehen, dass ihm die Tränen kamen. Die Mutter führte ihn dann immer vom Fenster weg. Plötzlich erhebt sich ein Lärm. Aus der Schenke kommen mit Geschrei und Gesang zu Balalaika-Musik betrunkene, richtig besoffene, seltsam große Bauern heraus in blauen und roten Hemden mit übergeworfenen Mänteln. Setzt euch alle drauf!« ruft ein noch junger Bursche mit dickem Hals und fleischigem, dunkelrotem Gesicht. »Ich fahre euch alle hin, setzt euch drauf!« Mit lautem Lachen erschollen sofort die Ausrufe. »So eine Schindmähre und die soll uns ziehen?« »Ja, bist du denn verrückt, Mikolka, dass du so ein Stutchen vor so einen Wagen spannst?« »Das Pferdchen ist doch todsicher schon seine 20 Jahre alt, Brüder.« »Setzt euch, ich fahre euch alle zusammen hin«, ruft von neuem Mikolka, springt als erster auf den Wagen, ergreift die Zügel und pflanzt sich in seiner ganzen Größe vorne auf.